R2 Anleitung zum Kopieren. Entschuldige bitte, wie kann ich im Kopierer Papier nachlegen? Das ist ganz einfach. Du musst als erstes die Klappe aufmachen. Dann legst du das neue Papier ein, aber nicht zu viel. Dann machst du die Klappe wieder zu und wartest kurz. Fertig. Das ist ja einfach. Danke.